Telekom Fernsprecher kurz zur DAMP 35 an Radio Apogee. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine auf einer Pfütze schwimmende Marlboro-Packung. Ansonsten keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.